lässt alles vergessen und lebt ein sich wohlzufühlen. In herrlichen Farben, in herrlichen Farben. Leben wie in einem 15 Jahre Heimatfilm. Meine biologische Uhr sagt, ist jetzt so 12:30 ungefähr. Die mathematische Zeit ist 0:34 Uhr. Zeit für Fritz Kurzinfo. Fritz Kurzinfo. Halt. Ich hab nicht gepreimt. Dann klingt es nicht so zackig, wie das klingen soll. Verstehst du? Wie ist der Preim, dass das hier... Da kann ich gleich noch was zu sagen. Gut, ich freue mich schon drauf. Kurzinfo. Evakuierung. Die USA haben in der Nacht damit begonnen, amerikanische Bürger und andere Ausländer aus dem westafrikanischen Liberia auszufliegen. In der Hauptstadt Monrovia waren am Sonnabend schwere Kämpfe zwischen rivalisierenden Gruppen ausgebrochen. Mehrere tausend Menschen haben Zuflucht auf dem US-Botschaftsgelände gesucht. Entscheidung. Der Bosnien-Beauftragte Bild will heute endgültig bekannt geben, ob die bosnischen Serben am kommenden Wochenende an der sogenannten Geberkonferenz teilnehmen dürfen. Nach EU-Angaben wurden die bosnischen Serben zunächst nicht eingeladen, weil sie noch immer nicht alle Kriegsgefangenen freigelassen hätten. Postgebühren. Das Porto für Briefe und Pakete soll teurer werden. Bereits zum 1. Juli steigen die Preise für Pakete und Päckchen um rund 5%. Außerdem soll vom 1. September an die Gebühr für einen Brief 1,10 Mark betragen. Anti-Drogen-Einsatz. Die New Yorker Polizei hat die bisher umfangreichste Aktion in ihrer Geschichte gestartet. Dabei sollen bis zu 3000 Beamte mit nahezu militärischer Bewaffnung im Osten der Stadt zum Einsatz kommen. Die Kosten für die zunächst auf 3 Jahre angesetzte Kampagne belaufen sich auf rund 20 Millionen Dollar. Sport. In der Fußball-Bundesliga spielten am Abend Rostock-Uerdingen 1:0, Schalke-Leverkusen 1:1, Karlsruhe 1860 München ebenfalls 1:1, Frankfurt-Stuttgart 2:2 und Köln gegen Borussia Dortmund 0:0. Und jetzt geil gepreimtes Wetter? Wetter. Nachts niederschlagsfrei bei 5 bis 0 Grad, stellenweise wird es neblig, tagsüber wolkig mit Aufheiterungen bis 15 Grad. Verkehr. Ja, außer dass es stellenweise neblig wird, habe ich da weiter keine Meldung. Fritz wünscht gute Fahrt. Toll. Du hattest aber noch was, oder? Mit Prime? Ja. Na, mir ist nur Primer. Mir ist im Nachhinein nur aufgefallen, heißt das nicht auch irgendwie in England oder in Amerika diese Grundschule? Ist das nicht die Primary School oder so? Und da ja, dachte richtig. Ich, das Prime, das verweist das einfach Anfänger darauf, dass, ne, da ist da die richtigen Kleinkinderbedürfnisse können da irgendwie befriedigt werden. Nee, das ist einfach. Da. Nee, Primetime. Geile Zeit ist hey man, so. Echt? Super, hey man, hey, cool. Kann, ja. Aha, Prime. Gerald Kötter-Heinrich hat hier sehr stockend seine Meldung vorgelesen. Oh. Naja, warum nicht? Vielen Dank, na, Gerald. Du machst gleich Schluss, ja? Ja, noch ein bisschen hier irgendwie. Retten Sie das Vinyl. Zum Beispiel dieses hier. Freilaufendes Vinyl der Marke Pothead. Ein exquisites Schnäppchen. Aber nur erhältlich am 28. April. Hello, I'm Brad. I'm Jeff. Ich bin Sebastian. Together, we're Pothead. Pothead. live in Berlin. Sonntag, 28. April in der alten TU-Mensa. Presented by Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hanka. Beim Plattenaufräumen wiederentdeckt, eine schicke, schicke Platte. Tag, wer bist denn du? Hallo? Zack, weg ist er. Wer nicht schnell reagieren kann, hat in dieser Sendung keine Chance. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo Kuttner, hier ist George. Normalerweise Rausschmeißer, melde ich mich jetzt zu Wort mit etwas Semi-Wissenschaftlichem. Du bist Rausschmeißer normalerweise? Ja. Wo denn? In so einem Club? Nein, bei deiner Sendung. Ach so, weil du mal als Letzter anrufst. Ja, stimmt. Ah. Ich hab nämlich so ein tolles Telefon. It's a Sony. Und wie unterscheidet sich ein Sony-Telefon? Es ist blitzschnell. Oi. Weil es hat keine Zeit zu verlieren. Ja, super. Und die Stimme kommt ja auch klasse. Mensch, da kauf ich mir auch gleich so ein Gerät. Mhm. Ja, ich wollte noch was sagen. Ja, sag mal. Ich versuch gerade die Marke von den Mikros hier rauszukriegen. Ah ja. Okay, also Zeitstillstand. Ja. Ich finde, meine Meinung ist... Aus Michigan also, kommen die Mikros. Klasse Boondoggle. Konzentriert. So, ja. Auf rumzufummeln. Ja, nee, na jetzt ist... Ach, jetzt wackelt das Ei hier. Hier hängt ein Osterei am Mikrofon. Das ist ja bestimmt schon schlecht. Nick, du sitzt jetzt da wie vorm Pendel. Das sieht halt aus. Und bin gleich hypnotisiert. So. Okay. Nein, ich fand ja, ich habe die Sendung natürlich wie immer aufmerksam verfolgt. Ich fand, ein Hörer war nah dran, der über den Unfall berichtet hat. Also ich denke auch, dass ein wahrer Zeitstillstand sowas wie ein Schockzustand ist des Menschen. Ich glaube, der Mensch wird immer erst dann sehr, sehr, sehr, sehr wach, wenn er irgendwas nicht kontrollieren kann und nicht messen kann. Nee, das ist jetzt bloß die eine Form. Also ich will ja nicht bestreiten, dass es diese Form von Zeitstillstand gibt. Aber meine Erfahrung besagt eben auch, dass es diese Zeitstillstand als endlose Ausdehnung quasi gibt. Ödnis, Ereignisarmut, Reizarmut. Nichts passiert. Ja, aber das lässt und gibt keinen Anhaltspunkt mehr, Zeit zu messen. Du sagst es ja, indem du das sagst, sprichst du eigentlich schon, widersprichst du dir, weil du sagst endlos. Ja, das ist ja irgendwie eine Zeitdefinition. Nee, das ist eine Raumdefinition. Oder eine Wurstdefinition. Na gut. Hoi, jetzt hat er voll gekalauert, du. Raum, Zeit und Wurst. Okay, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, weil ich wollte noch auf was anderes hin. Ja? Und zwar möchte ich doch da irgendwie an alle Hörer appellieren, inklusive dir, sich doch mal, also ich finde ja den ganz, und das, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen später eingeschaltet, ich bin immer ein bisschen unkonzentriert, wenn Fußball ist. Ach, war heute wieder Fußball? Naja, ja, ein kleinen Fußball. Mann, die lassen sich aber was einfallen, um diese Sendung hier zu boykottieren, du. Es ist grauenhaft. Dieser Dienstag, ja. Es ist furchtbar. Ich denke, spielen die nicht eigentlich immer mittwochs? Haben die nicht früher immer Mittwoch gespielt? Na, Bayern spielt also meistens Dienstag und das finde ich ganz unangenehm. Ach. Ja, naja, aber heute war Bundesliga, ist egal. Die Franzosen sagen dazu den kleinen Todsterben. Also ich weiß nicht, ob das schon mal heute aufs Tapet gekommen ist. Also ich finde, ist ein heikles Ding, aber es ist jetzt schon Viertel vor eins und alle kleinen People sind schon im Bett. Der Orgasmus ist zum Beispiel ein Moment, der absolut den Stillstand beherbergt. Warum sind Männer immer so orgasmusgeschüttelt und beherrscht und besessen? Naja. Vorhin hat nämlich eine Frau angerufen, Katrin. Und die hat genau das beschrieben, aber ohne Orgasmus sagen zu können, ohne es überhaupt zu beschreiben. Eben. Sondern sie hat es in ganz zarten, aquarellösen Worten nur umschrieben. Ja, deswegen schätze ich Frauen. Oh, und das war eine tolle Beschreibung. Ja, ich muss es einfach plump mal auf den Punkt bringen, weil ich denke mir, wenn man das so wissenschaftlich betrachtet, dann ist es jetzt nicht irgendwie anstößig, sondern... Nee, ich habe auch nicht anstößig gemeint. Aber das ist natürlich eine Form von Wissenschaftlichkeit, die schon ein bisschen wenigstens seelenlos klingt. Ja. Ja? Ja, dafür bist du jetzt zuständig. Also ist natürlich das Diagramm gegen das vorhin Katrinsche Aquarell. Okay. Aber ist eben, so ist die Welt eingerichtet, wa? Wir Männer immer zack in Zahlen und Orgasmen. Nein. Denkend und in Fieberkurven. Ich habe gesagt, nicht messbar. Also ich bin ja gegen die Zahlen. Ja. Ich hätte es natürlich auch blümerant beschreiben können, ja. Ich hätte noch weiter von den Franzosen erzählen können. Kein Schwein hätte gewusst, was ich meine. Nein, ich denke mir mal, jeder... Ja, das ist doch aber toll, wenn kein Schwein weiß, was man meint, oder? Ja? Das ist ja oft, glaube ich, ein Eindruck, den ich erzeuge, aber der kommt ganz oft auch daher, dass ich selber nicht weiß, was ich meine. Moon Turn the Tides. Jimi Hendrix wäre jetzt noch nicht schlecht. Ah ja, Jimi habe ich nicht dabei. Aber PJ habe ich dabei. Oh, das ist toll. Das ist auch ein Trost, wa? Dann sollten wir lieber Musik machen. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Okay, dann, tschüss. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ach, ich bin durchgekommen. Wunderbar. Ja, also ich bin Dorle. Tag, Dorle. Hi. Ja, ich wollte was erzählen. Also ganz normale Geschichte zum Zeitstillstand. Und das war bei mir, als ich 15 war, also schon eine Weile her. Wie lange ungefähr? 4 Jahre. Ja. Naja, wenigstens, da bin ich mit dem Zug nach Italien gefahren, ganz alleine, um meine Mutter zu besuchen da. Und also ich kann überhaupt kein Italienisch. Ich saß im Zug mit nur Italienern, keiner hat Englisch oder Französisch gesprochen. Und und wenigstens, also es war eine horrorartige Fahrt. Ich kam irgendwann an dem Ort, wo ich sein wollte. Und kurz vor dem Bahnhof, wo ich umsteigen musste, ist der Zug stehen geblieben. Und mein nächster Zug kam 10 Minuten ungefähr später. Und ich stand dann da am Fenster und habe gesehen, wie mein anderer Zug da einfuhr. Und in dem Moment dachte ich mir nur, da war wirklich für mich Zeitstillstand. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich sah da diesen Zug anhalten. Unser Zug hielt, ich konnte nicht aussteigen. Und das war wirklich Horror. Da ist für mich wirklich, da ging es jahrelang vorbei, bis der andere Zug losgefahren ist. Und das war wirklich schlimm. Und wieso konntest du nicht aussteigen? Naja, weil der Zug noch, also mitten auf dem, also vielleicht 10 Meter vor dem Bahnsteig stand. Ach so. Ich weiß gar nicht, was da los war. Ah ja. Also gewissermaßen Herzstillstand. Ja, genau. Ja, und damit funktioniert die biologische Uhr nicht mehr. Und zack, Zeitstillstand. Ja. Hast du den Anfang der Sendung gehört, wo Katrin angerufen hat? Ja, genau. Das hat mich ein bisschen daran erinnert. Ja, einerseits sind offensichtlich Bahnhöfe ein guter Ort, Zeitstillstandserlebnisse zu haben. Und ein anderer Ort sind Doppelbetten. Ja, oder? Naja, bei mir sind es immer Züge, ich weiß auch nicht. Züge? Ja. Du hast deine Doppelbetterfahrung hast du jetzt noch nicht so intensiv. Doch auch, aber da tritt bei mir irgendwie kein Zeitstillstand ein. Ja, wissen meine Schwester jetzt auch nicht. Findest du das schade? Ach nö, nicht unbedingt. Also ich meine, es ist schade, dass dann die Zeit viel schneller vorbeigeht. Also für mich, aber es ist irgendwie, also mit Zeitstillständen habe ich so schlechte Erfahrungen, dass ich es nicht gerade schlimm finde. Okay, danke dir für deinen Anruf. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Hallo, Ines. Tag, Ines. Warte mal, ich mache mal das Radio leise. Jetzt bin ich da. Ja. Ja, also mir geht's hier auch um das Thema, ne? Aber ich will mal was erzählen, was nicht ganz real ist. Und zwar, übrigens hast du recht zu dem Thema mit diesen Doppelbetten, nur ich habe kein Doppelbett, sondern Matratze. Ja. Ja. Also, ja, ich habe jetzt noch nicht erwartet, dass du im Bahnhof zu Hause hast. Ja, nee, ich habe nämlich geträumt. Und zwar ein Zeitstillstand. Es geht in etwa so, das ist ziemlich lang her, ich finde es übrigens ziemlich schön, was mich daran erinnert. Ja, also ich war in irgendeiner Halle und nicht alleine und ich bin da raufgegangen. Also so ein Weg nach draußen, da liegt und so. Und war dann so ein Weg, Natur oder so. Egal, die Zeit schien die Sonne. In dem Augenblick blieb für mich die Zeit stehen. Das war sehr eigenartig, weil eigentlich ist nichts passiert, außer dass es völlig ruhig gewesen ist. Also weder ein Baumrauschen noch sonst irgendwas. Es war ein Augenblick nicht mehr ganz so hell, weil die Sonne schien vorher und es war halt ein Dämmerlicht. Ja, ich bin furchtbar aufgeregt, aber ist egal. Ja, und jedenfalls habe ich dann zum Schluss festgestellt, außer dass halt die Zeit stehen blieb, es nichts passierte, dass es ruhig war und trotzdem irgendwie Krach war, als ob es nicht Krach war, sondern weil es war einfach ruhig. Das, das war jetzt aber in Realität, weil du hast eben von einem Traum gesprochen. Ja, ja, das war ein Traum. Ach, das hast du geträumt? Ja, das habe ich geträumt, aber der Witz an der Sache ist, ich habe dann noch festgestellt, warum es so war, als würde die Zeit stehen bleiben. Ich habe nämlich an den Himmel geguckt und dort kannst du dir vielleicht wie die Seifenblasen vorstellen, in denen sich das Licht bricht, also wie Prisma, bläulich, ja. Rosa. Also jedenfalls stießen zwei von diesen Teilen zusammen und aus diesem Wein wurde halt wie eine ungeschlechtliche Fortpflanzung 5. Die hat sich laut gezählt, mit ziemlich großem Enthusiasmus und Traum. Es war wirklich ein wunderbarer Traum und so schön, aber, dass ich nicht vergessen habe. Aber jetzt diese Zählen ist doch gerade nicht Zeitstillstand. Zählen nicht mehr, da war es vorbei. Da war dann vorbei. Ja, als ich dann hochgeguckt habe. Ach so. einen Augenblick oder fünf Minuten, weiß ich gar nicht. Also es war halt keine Zeit. Ja. Das kann man halt nicht so festlegen. Ja. Und das andere war eher, warte nur balde, ruhest auch du. Jo, vielleicht so. Ja. Im Grunde, ich vom Bahnhof Festbahnhof Rummelsburg. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Bitte. Tschüss. Tschüss. Und damit war das, glaube ich, jetzt auch quasi schon der letzte Anruf. Oder wir machen einen Kurzdurchlauf nochmal versuchen. Hallo? Hallo? Ja, jetzt musst du ganz schnell und kurz reden, weil jetzt ist quasi Schnelldurchlauf. Das liegt mir aber nicht so. Oh, das ist schade. Dann reden wir vielleicht in der nächsten Sendung wieder mal miteinander. Oh nee, lass mal jetzt reden. Naja, gut, dann bist du jetzt die letzte Anruferin mit Zeitstillstand. Mann, ich suche mir auch komplizierte Themen aus. Zeitstillstandserfahrung. Okay, also das war letzten Oktober. Und zwar war ich da, kennst du die Lemon Babies? Ja. Ja, da war ich auf einem Konzert. Das war die Record Release Party im Loft. Und und ich stand da in der ersten Reihe und es war total lustig und ich habe voll Party gemacht. Und dann meinten die, ja, es wäre jetzt eine Tombola und haben ein paar Sachen auf die Bühne gebracht, CDs und so und Poster und haben dann mal Fragen gestellt. Und dann war die erste Frage, wie alt die Jüngste von denen ist. Und das wusste ich und das habe ich dann auch geschrien und die haben das gehört und haben die mich auf die Bühne geholt. Und ich bin von Natur aus ein ziemlich sensibler Mensch und ich stand dann da und war total aufgeregt und irgendwie ist... Also ich habe alles um mich rum vergessen, ich habe noch nicht mal das Publikum gesehen und nichts. Und also die eine von denen, die ist total süß, die heißt Julia. Und die hat mich dann noch was gefragt und ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, weil ich habe echt nichts mehr mitbekommen. Aber es war ein total schönes Erlebnis und die waren auch echt süß und nett. Und wir kennen die jetzt auch ein bisschen, also ich und meine Cousine. Und die sind wirklich ganz toll und ich wollte sie fragen, ob du nicht mal was von denen spielen willst. wollen schon, hab jetzt leider eine Star und spiele darum ersatzhalber. Nee, ja, ersatzhalber ist umgekehrt. Also wenn, nee, PJ Harvey. Okay, die finde ich auch ganz toll. Trotzdem noch nicht neben der auf der Bühne gestanden hast. Nee, die habe ich leider noch nicht live gesehen. Ich ja leider auch noch nicht. Noch gar und nicht. Ach, ich würde auch zu gerne neben der auf der Bühne stehen, das kannst du wohl wissen. Ja, das wäre dann so mein Lemm-Babys-Gefühl ja. Wahrscheinlich. Na, vielleicht klappt es ja noch. Ja, ich gebe mir Mühe. Okay, dann schöne Grüße von meiner Cousine und viel Glück. Danke. Und ich möchte noch den Mond grüßen. Auch schön. Tschüss. Okay, tschüss. Thank you. Harvey. Was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Im Grunde, dass die Sendung zu Ende ist. Dann noch eine frohe Botschaft zu verkünden. Martin Petersdorf macht jetzt den Night Flight. Da wäre der prima Britpop wird da wieder zu hören sein, dass es seine Freude hat. Ich werde es mir anhören auf der Rückfahrt nach Hause. Und dann zu Hause, wenn ich ein bisschen trist da sitze und versuche, die Zeit so ein bisschen zum Stillstehen zu bringen. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht am Freitag um 21 Uhr in der Volksbühne mit Alec Empire und jetzt muss ich den Zettel rausholen. Alec Empire und Jammin' Unit und Kerosene. Und danach flotte Party, was will man mehr? Okay, tschüss. Schatten als Mann.